Ja, hallo zusammen, hier ist der Christian. Ich darf euch mal wieder berichten, und zwar, es ist vom HQ, vom Headquarter Podcast, Inside HQ, so heißt er, die zweite Episode herausgekommen. Und ich versuche mal eine einigermaßen kurze Zusammenfassung von dem Inhalt euch zu geben. Alles kann man nicht wiedergeben, würde zu lang werden. Ja, bei diesem Podcast, ging es um zwei Themen, und zwar einmal um die Souvenirs. Und zum anderen um einen Apecache, dessen Dose zumindest nach vielen Jahren wiedergefunden wurde, ein gemogelter Apecache. Also ich komme da gleich dazu. Also die Souvenirs, da ist zuerst die Annika interviewt worden. Annika, glaube ich, ist auch eine Deutsche oder deutschsprachige ursprünglich. Sie ist im Headquarter Marketing Team. Sie beschreibt das Marketing-Team so, dass also ihr Job ist es, Begeisterung für das Spiel zu wecken. Also nicht klassisches Marketing, sondern eben alles, was Spaß macht. Und da gehören eben die Souvenirs auch dazu. Die Souvenirs sind im Juli 2010 das erste Mal aufgetreten oder ja, erfunden worden sozusagen. Und sie kümmert sich jetzt also unter anderem über die Souvenirs und welche neuen Souvenirs kreiert werden und so weiter. Und gibt dann die Ideen auch an das Design-Team weiter. Das Design-Team war auch dabei. Da komme ich gleich dazu. Nate und Roxy haben also auch kurz über das Design gesprochen. Die Souvenirs sind meistens Anreize, um irgendwelche Orte zu finden, also vor allem Länder oder Bundesländer oder natürlich auch in den USA die amerikanischen Staaten, aber auch spezielle Orte, also zum Beispiel das Headquarter, wenn man das besucht, bekommt man ein Souvenir oder bestimmte andere spezielle Stellen, auch für Jubiläen oder dann sowas wie P-Day. Dafür gibt es Souvenirs und mittlerweile haben sie auch einmal im Sommer, einmal im Jahr machen sie so eine Art Challenge, dass man also eine bestimmte Art von Caches suchen soll in einer bestimmten Zeit oder bestimmte Konstellationen von Caches. Da lassen sie sich also jedes Jahr was Neues einfallen. Das wird auch 2017 wieder kommen. Sie hat natürlich noch nicht verraten, was da kommen soll, sondern wir sollen uns da eben überraschen lassen. Souvenirs gibt es auch für Megas und für Gigas. Also da ist eine ganze Menge an Möglichkeiten. Aktuell beschreibt sie, gibt es 546 Souvenirs und sie hat bemerkt, dass es also nicht menschenmöglich wäre, sämtliche 546 Souvenirs zu ergattern. Das wäre also absolut unmöglich. Und insgesamt sind 20 Millionen Souvenirs bereits verliehen worden. Also doch eine ganz stattliche Zahl. Es wird also sehr gut angenommen. Ende 2016 haben sie Souvenirs für die Länder Russland, Rumänien, China und Singapur neu auf den Markt gebracht. Die Annika wurde gefragt, wieso gibt es denn nicht längst schon für sämtliche Staaten dieser Welt Souvenirs? Warum nur für so wenige? Es sind nämlich insgesamt momentan 44 Länder, für die es Souvenirs gibt, aber es gibt ja wesentlich mehr Staaten. Ja, die Antwort darauf war, sie geben sich also große Mühe, das Design zu erschaffen. Das ist auch gar nicht so einfach. Da müssen Symbole zugeordnet werden, da müssen die Besonderheiten eines Landes, die Traditionen müssen da also mit hineinspielen. Rechtliche Fragen, dass man da also in dieses Souvenir nicht irgendetwas, irgendeine Figur oder ein Symbol verwendet, was dieses Land dann gar nicht haben möchte oder wo es also tatsächlich auch rechtliche Probleme gäbe. Daher gibt es eine intensive Kommunikation mit dem entsprechenden Land. Es werden also auch Reviewer aus der Gegend, um das das Souvenir geht, werden mit ins Boot geholt oder Geocaching-Vereine oder Botschaften. Da gibt es also richtig viel zu tun und dann auch das alles, was man da zusammengetragen hat, zu einem schönen Design werden zu lassen. Das ist also nicht so einfach. Also es gibt eben nicht 0815 Symbole für irgendwelche Länder mit irgendeiner Flagge drauf, sondern das ist doch wesentlich aufwendiger. Ja, 2017 wird es also weitere Souvenirs geben und eben auch diese Summer Challenge, die ich also eben auch schon gerade erwähnt habe. Zum Design selber, also wenn Annika sozusagen mit ihrem Team die Idee hat, dann landet es bei Nate und Roxy. Nate und Roxy waren also auch in der Sendung mit dabei. Und die sind dann die tatsächlichen Designer für alle möglichen Dinge. Die Roxy zum Beispiel hat sich vorgestellt, dass sie also auch designmäßig zuständig ist für den Signal, also alles, jede Form von Signal, ob das jetzt auf einem T-Shirt ist, auf einer Coin, irgendwo im Internet, oder jede Variation davon läuft also erstmal über ihren Tisch. Also kein Signal, ohne dass Roxy da designmäßig sich das angeguckt hat oder das selber auch designt hat. Und Nate auch kümmert sich um Designs eben von den Souvenirs und T-Shirts und Coins und all diese Dinge. Auch die beiden schließen sich mit den Reviewern kurz, um eben auch typische lokale Elemente zu erfragen. Was ist denn typisch für die Gegend? Was könnte man da also in das Design einfügen? Was ich ganz interessant fand, da muss ich selber mal nachforschen. In einigen Souvenirs und sogenannten Ostereiern, da muss es also auch die Easter Egg-Souvenirs geben, da wurden versteckte Codes eingebaut. Wenn man dann also, was weiß ich, zwei Souvenirs von einer bestimmten Sorte hat und dann da diese Codes verknüpft und die dann irgendwo eingibt, ich weiß noch nicht ganz genau wo, dann kriegst du also auch noch mal ein besonderes Banner auf dein Profil zugeschickt. Und so diese versteckten Code-Elemente gibt es also immer wieder mal bei Souvenirs. Ich glaube, da müssen wir echt mal nachforschen. Davon habe ich also ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ja, so viel zu den Souvenirs. Dann ging es noch um Apecaches. Und zwar John Stanley ist also ein sogenannter Geocaching-Promi. Geocacher-Name Mountainbike, wobei das 10 als Zahl 10 geschrieben ist, also Mount 10 Bike, Mountainbike. Und dieser John, der hat zusammen mit dem Jeremy Irish, der Jeremy Irish ist ja ein Mitbegründer von Geocaching.com, einen dieser Apecaches gelegt. Die Apecaches wurden am 14. April 2001 ins Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Filmfirma 20th Century Fox. Die haben Planet der Affen, den Film, rausgebracht. Und parallel dazu diese Apecaches. Insgesamt 14 Apecaches auf der ganzen Welt verteilt, in denen eben originale Requisiten aus den Planet der Affen-Filmen, also ein Affenkopf, ein Kostüm oder irgendwelche anderen Gadgets, die man dann in diesem Cache finden kann oder dass man sich diesen Affenkopf anziehen kann, ein Foto machen kann und so weiter. John und Jeremy, die haben einen dieser Apecaches gelegt, und zwar im östlich von Seattle. Nennt sich Mission 9 Tunnel of Light. Den haben die 2001 haben sie ihn gelegt. Genau, Juli 2001 haben die beiden diesen Cache gelegt. Hat sich also riesiger Beliebtheit erfreut. Damit hatten sie damals noch nicht gerechnet. 2001, das waren ja also auch noch die Anfänge von Geocachen. Über die Jahre hin über 3000 Funde. Und dann so zum Ende 2010, 2011 gab es schon so die ersten Muggelprobleme. Es muss wohl ein großer Metallcontainer gewesen sein, in dem sich dann so ein Affenkostüm befunden hat. Und erstmal war dann irgendwie der Deckel weg, dann haben die da also nochmal anderen Deckel dran gemacht. Auch die Kabel und Ketten, mit denen das Ganze natürlich befestigt war, wurde durchgeschnitten. Die Dose war aber noch da, also haben sie dann viel, viel stabilere und dickere Ketten dran gemacht und auch den Deckel mehr befestigt. Aber dann irgendwann Ende 2011 kam dann ein DNF und der John sagte, also DNF ist unmöglich, weil wenn man mit dem GPS-Gerät dorthin kommt, die Dose ist also so offensichtlich, es muss also ein sehr großer Metallcontainer gewesen sein, da gibt es also kein DNF und ihm war dann klar, also das Ding ist jetzt doch komplett weg. Dann sind sie also auch hingegangen, konnten es nicht glauben, aber auf jeden Fall war das Ding verschwunden und demzufolge wurde es archiviert. Ja, und Ende 2016 kam ein Team von Geocachern aus dieser Gegend, die also dort in der Gegend ansässig sind, auf die Idee, doch nochmal nach dieser Dose zumindest zu suchen, weil sie sagen, die ist so weit weg von jedem Parkplatz, also mitten in der Natur. Die Dimensionen in den USA sind ja viel, viel größer und unglaublicher, als das bei uns in einem kleinen Deutschland ist. Und die konnten sich also nicht vorstellen, dass also dieser Container komplett mitgenommen worden ist. Der Inhalt, klar, das sind natürlich beliebte Sehr beliebte Souvenirs, aber der Container müsste doch noch irgendwo sein. Die haben sich auf den Weg gemacht. John hat der ganzen Sache keine Bedeutung beigemessen, sonst wäre er mitgegangen. Da hat er sich geärgert, dass er nicht mitgegangen ist, denn tatsächlich haben sie also den Container gefunden. Es ist definitiv der Originalcontainer, weil in dem Container also ganz viele Aufkleber von Keschern gelandet sind, die sich also mit irgendwelchen Aufklebern oder Beschriftungen da also verewigt haben. So, und jetzt ist also nun dieser Originalcontainer dieses Elbcaches wieder aufgetaucht und sie überlegen jetzt, was könnte man damit machen, weil es doch eine sagenumwobene Dose ist. Und sie haben, glaube ich, eine Art Befragung auf dem Blog gemacht, sodass also Kescher ihre Beispiele oder ihre Vorschläge abgeben können, was man nun jetzt mit diesem Container vielleicht machen könnte. Ja, das war so der Inhalt. Über Kommentare wurde überhaupt nicht gesprochen. Ich hatte ja einen Audiokommentar eingeschickt, auch der wurde erstmal nicht gesendet, aber auch sämtliche anderen Kommentare, über die sie sich zwar freuen und sie fragen nach Kommentaren, aber sie sind in keinster Weise auf Kommentare eingegangen. Mal schauen, was da in den nächsten Episoden noch kommt. Ja, so viel zur Episode 2 von Inside HQ. Ich grüße euch, ihr ist der Christian.